Ich geh zur Straße raus und seh sie überall. Von wegen so war das auch schon früher mal. Ich seh sie hier, seh sie da. Überall an jeder Ecke ein weiteres Paar. Und was hab ich davon? Mir geht es dadurch kein bisschen besser. Ich hab zwar mehr Zeit für mich, aber ob die Zeit für mich auch wirklich so bereichernd ist? Das Wort Liebe, mir fällt dazu eigentlich nicht viel ein. Was soll das sein? Ich weiß nicht mal, wie man's richtig schreibt oder definieren soll. Andere begeben sich auf die Suche, ich sag nur viel Erfolg. Ich hab nie gewollt, dass das Scheiß sich so kompliziert gibt. Wenn ich so weitermach, bin ich nur Single mit Anfang 40. Denn wo soll das hinführen? Man denkt, man hat Erfahrung und im nächsten Moment ist alles umsonst. Total dumm, hab ja nichts Neues in meinem wunderschönen Leben, dass ich unter öden Themen und 100 blöden Wegen kein Ziel setzen will und nicht auf den Punkt kommt. 3 Sekunden und bei manchen funkt schon. 22 Jahre ein ständiges Hin und Her. Hab viel Geld liegen lassen und jetzt find ich's nicht mehr. Was mir das alles noch immer erschwert? Verdammt gute Frage, aber mir reicht's. Es gibt nur zu sagen. Ich geh zur Straße raus und seh sie überall. Von wegen so war das auch schon früher mal. Ich seh sie hier, seh sie da. Überall an jeder Ecke ein weiteres Paar. Und was hab ich davon? Mir geht es dadurch kein bisschen besser. Ich hab zwar mehr Zeit für mich, aber ob die Zeit für mich auch wirklich so bereichernd ist? Aber jetzt mal ehrlich, Liebe auf den ersten Blick. Ich hab dran geglaubt, doch im Moment eher nicht. Du triffst ein Mädchen, findest es mehr als schick. Gehst mit dir außen aus dem Meer, schick wird nicht mehr als nichts. Wie viel wert ist es? Dementsprechend kein Cent. Hätte ich das Geld doch am besten gleich verschenkt. Okay, das ist einfach gesagt, woher will man das wissen? Ich leg mir ab sofort ein Herz und das Nachtkissen. Ha, wie geil diese Vorstellung doch sein mag. Doch ich bleib beim Altbewerten und weiß ja, dass ich mir weiterhin treu bleib. Und warte auf die weitere weibliche Neuheit, die meine Richtung den Duft des Erfolgs treibt. Stopp, das läuft doch jedes Mal wieder gleich ab. Zuerst der Kampf gegen die Neider, dann gegen die eigenen Eier. Und zum Schluss gibt es nur zu sagen. Ich geh zur Straße raus und seh sie überall. Von wegen so war das auch schon früher mal. Ich seh sie hier, seh sie da. Überall an jeder Ecke ein weiteres Paar. Und was hab ich davon? Mir geht es dadurch kein bisschen besser. Ich hab zwar mehr Zeit für mich, aber ob die Zeit für mich auch wirklich so bereichernd ist?